Janjimu tak ugemi, tresnomu sing tak karepi, nanging kowe ra kena tak jagake. Sewu siji sing tak karepi, muga ra disia-siake, iwak paus mung tak pake los gak rewel.